In der Zugzahlgang der TVJK wurde das Jugendkraftwerk Hungju Nummer 3 gebaut und in Betrieb genommen. Ein weiteres Kraftwerk mit großer Kapazität im Fluss Zhangja wird vor allem den Strombedarf der Stadt Kangye befriedigend decken und auch zur Wirtschaftsentwicklung und zur Steigerung des Volkslebens im Bezirk beitragen. Die Inbetriebnahme fand am 8. September statt.